Erst nach diesen Ereignissen beförderte König Ahasveros Haman den Sohn Hammedatas und gab ihm eine höhere Stellung als allen anderen Fürsten in seiner Umgebung. Zweiter, alle Diener des Königs am Tor mussten vor Haman niederknien, weil der König es so befohlen hatte, aber Mordekai weigerte sich, dies zu tun. Dritter, deshalb fragten die anderen Diener des Königs Mordekai, warum er das Gebot des Königs nicht beachtete und den Gehorsam verweigerte. Vierter, obwohl sie ihn jeden Tag darauf ansprachen, hörte er nicht auf sie, weshalb sie Haman informierten, um Mordekais Verhalten und seine jüdische Herkunft zu prüfen. Fünfter, als Haman selbst bemerkte, dass Mordekai weder vor ihm kniete noch ihm Ehre erwies, wurde er über diesen Ungehorsam sehr zornig. Sechster, da es ihm nicht reichte, nur Mordekai zu bestrafen, plante er die Vernichtung aller Juden im gesamten Königreich des Ahasveros. Siebter, im 12. Jahr der Herrschaft warf man vor Haman das Los, um einen bestimmten Tag und Monat für seinen Plan festzulegen. Achter, Haman erklärte dem König, dass ein bestimmtes Volk verstreut im Reich lebe, das eigene Gesetze habe und die königlichen Befehle ignoriere. Neunter, er schlug vor, einen schriftlichen Befehl zu ihrer Vernichtung zu erlassen und versprach, dafür eine riesige Menge Silber in die Schatzkammer zu zahlen. Zehnter, der König stimmte zu, nahm seinen Siegelring vom Finger und übergab ihn Haman, damit dieser seine Pläne offiziell bestätigen konnte. Elfter, der König sagte zu Haman, dass er das Silber behalten und mit dem Volk so umgehen könne, wie er es für richtig hielt. Zwölfter, am 13. Tag des ersten Monats schrieben die Sekretäre des Königs den Befehl genauso auf, wie Haman es den Verwaltern und Anführern befohlen hatte. 13. Eilboten brachten die Briefe in alle Gebiete, damit am 13. Tag des 12. Monats alle Juden getötet und ihr gesamter Besitz geraubt werde. 14. Eine Kopie dieses Schreibens sollte in jeder Provinz als Gesetz veröffentlicht werden, damit alle Völker auf diesen Tag vorbereitet wären. 15. Während die Boten den Befehl schnell verbreiteten, feierten der König und Haman gemeinsam, aber in der Stadt Susa herrschte große Bestürzung.